Hallo, Johannes Pertu hier. Heute geht es im Radiofeature um einen wilden und irgendwie geheimen Ort mitten in München. Ich habe Leuten davon erzählt, die schon immer in der Stadt wohnen und fast keiner kannte ihn. Obwohl da große Partys gefeiert wurden und Musiker ums Lagerfeuer saßen, deren Lieder jeder kennt. Unser Autor David von Westfalen lässt Gika, Lucy und Ali erzählen, wie sie etwas Wundervolles erschaffen haben, weil sie Dinge anders gemacht haben, als man das so normal macht. Es geht auch darum, wie man positiv aufs Leben schaut, egal was für Schicksalsschläge kommen. Upsala. Das ist ein sehr enger Gang, der nur von Pflanzen begrenzt wird. Ne? Ein Tunnel. Die Tür ist schon ganz schön, geht aus dem... Ja, alles aus, geht aus dem Leim. Alles geht aus dem Leim. Die Tage schrumpfen, wenn ich jetzt nicht so... Ich lasse wahnsinnig viel hier. Also, ich will nur noch zusammengepackt haben und weg. Ich bin fertig. Bleibt mir kein Moment Luft zu holen. So. Muss weitermachen. Ein Platz mit alten Wagen, also das ist ein ehemaliger Postauslieferungswagen. Magirus Deutz zum Beispiel, der hat so eine prominente Schnauze aus den Anfang der 60er Jahre. Und der große Wagen hier ist auch von Anfang der 60er Jahre. Und dann eben ein paar Wohnwagen und in der Mitte ein freier Platz mit einem großen Tisch und so Bierbänken. Das ist eigentlich das Wohnzimmer. Und halt völlig eingewachsen, weil eben seit 30 Jahren, als wir kamen, da waren hier so höchstens 3 Meter hohe Büsche. Mittlerweile ist es ein Hochwald. Nee, also vergiss es. Ich bin. München hat mich ausgespuckt. Das ist einfach ganz was anderes als irgendeine Wohnung irgendwo, ne? Das ist was völlig anderes. Aber jetzt lassen wir uns mal überraschen. Münchens magischer Wagenplatz. Abschied von einer Utopie. Von David von Westfalen. Ja, jetzt stehe ich hier vorm Platz im Olympiapark. Da ist der Olympiaturm, Olympiaberg und alles dieser gestaltete 70er-Jahre-Park in München. Der große leere Platz, auf dem das Festival immer ist hier, das Tollwood. Und sonst nichts, scheinbar, nur Gebüsch. Aber hinter diesen Bäumen, da ist der Tunnel versteckt. So ein geheimer Garten. Ich habe im Zuge dieser Geschichte alte Kassetten durchgehört mit Partys vom Platz, die wir aufgenommen haben. Mit einem Kassettenrekorder damals, so einem kleinen. Und bin da auf wirkliche Perlen gestoßen. Zum Beispiel etliche auch mit den Los Reyes. Also nicht Gypsy Kings selber, die waren einmal hier, aber die ganze Großfamilie, die waren oft hier. Das sind die Gypsy Kings auf dem Platz. Die waren auf dem Platz, also 2 davon, Kanut und Pachai, und haben da Bamboleo gespielt, das allererste Mal. Keiner kannte es, wir hatten es noch nie gehört. Die haben das da gespielt. Ich glaube, es war auch noch überhaupt nicht auf dem Markt. Die haben sich wahnsinnig gefreut, dass sie so eine Atmosphäre vorfinden, wie sie das zu Hause eigentlich nicht mehr haben, weil die jetzt alle in Häusern wohnen. Viele, viele Leute sind da durchgelaufen. Hunderte, ich würde fast sagen Tausende sind da auch gekommen, ne, im Lauf der Zeit. Aus allen möglichen Schichten, vom Richter bis zum letzten Ranzpunk aus Berlin. Ne? alle möglichen Leute da gewesen sind und sich begegnen konnte. Und alle haben sie übrigens gesagt, sie fühlen sich da super wohl, weil sie einfach so sein können, wie sie sind. Ja, Mann, ich bin auch bescheuert eigentlich, ne? Ja. Ich bin bescheuert, weil ich weiß ja eigentlich, wo es ist. Also ich wüsste nicht, an welchem Busch ich vorbeigehen müsste, um auf einmal in diese Bauwagensenden zu sein und der Feuerplatz und so. Selbst wenn die Leute wirklich unmittelbar vor der Tür stehen, checken sie es nicht. Von außen siehst du gar nichts. Ja. Und dann hat man plötzlich was gehört, hier so aus den Büschen heraus kamen so Gitarrenklänge und Gesang. Und ich dachte, das ist ja Rumba und da singen die zweistimmig und so, das ist ja mega. Wo kommt denn das her, aus den Bäumen oder was? Und dann habe ich so geguckt und habe ich so über den Zaun so versucht, so durch die Bäume was zu sehen. Habe nur so einen Feuerschein gesehen, da saßen Leute ums Lagerfeuer und ich habe die Bauwegen so erkannt und dachte mir so, was ist das denn hier? Das kann ja nicht sein, so. Wo bin ich hier gelandet? Also ich kenne es durch meinen damaligen Freund. Ja, ich glaube, ich habe dort, also ja, auf dem Tollwood gespielt mit meiner damaligen Band und danach zu ihr gegangen und haben dann dort gefeiert bis in den frühen Morgen. Wie so das Tor zu Narnia. Ja, genau. So, gehst du durch so einen Pflanzentunnel und plötzlich stehst du in einer anderen Welt. Angekommen mit zwei Beutelchen, mit einer blauen Samtschlaghose, Muschelohrringe so lange, Muschelkette, offene Haare bis zum Arsch. So bin ich hier angekommen. 5,40 Mark in der Tasche. Und da habe ich eine halbe Flasche, diese kleinen Flaschen Cognac gekauft und bin dann nach Sendling und habe da den Jörg getroffen. Dann in der Nachbarwohngemeinschaft, zwei Straßen weiter, da war die Giga. Wohngemeinschaft, WG. Schlank und rein, also war wirklich eine Elfe. Ja, wirklich wahr. Die konnte sich hinter mir verstecken. Wenn ich mich hingestellt habe mit geschlossenen Beinen und die hat hinter mir gestanden, konnte keiner sehen. So schmal war die. Ja. Und Flamenco tanzen. Und Nacht, Maurice. Schlaf gut, wir sehen uns morgen früh. 3 Monate später sind wir dann quasi an Silvester 79, 80 sind wir zusammengekommen. An der Bavaria. Und dann waren wir ein Pärchen. Dann sind wir erst mal 3 Monate nicht mehr aus der Kiste gekommen. Weiter wieder, ne? Wilder. Und gut aussehen natürlich, ne? Abenteurer. Das hat mich total angezogen. Aber er war natürlich von Anfang an kein einfacher Mensch und dementsprechend die Beziehung keine einfache. Einer wie ich, Seemann, paar Mal um die Welt gefahren, Abenteuer erlebt. In der Zeit, wo die anderen immer noch die Schulbank gedrückt haben, das war immer so. Alle 3 Monate kam ich von einer Reise wieder. Ne, Ostasien, Japan, Australien, Philippinen. Ich habe mit 14 in Hongkong meine Unschuld verloren. In Kowloon, Hongkong. Und dann ging aber dieses Holzei her. Das haben wir dann gekauft. Das war unser Wohnei. Darin ist Lucy gezeugt worden. Das ist das Urei. Das Saurierei, nennen wir das immer. Weil da schon die Musik dann so vorherrschend war. Es wurde dann da dauernd gespielt und Kassetten auch von José Reyes. Und es hat mich wie ein Virus gepackt damals. Ich habe dann auch nichts anderes mehr gehört und habe mir gedacht, das will ich auch können. Und dann habe ich mir das drauf geschafft. Und seitdem spiele ich Rumba. Das ist die Musik von den Gitans in Südfrankreich, ne? Und von daher war die Idee halt verlockend im Wagen, frei und unkonventionell und irgendwo stehen und zusammen Musik machen und zusammen leben. Das war halt eine verlockende Vorstellung. Warte mal, ist da eine Seite ganz voll und eine ganz leer oder wie ist das? Nee, wir sind in der Mitte. Ja, warte wir sind mal, relativ in der Mitte. Schauen wir mal da auf der anderen Seite. Das ist halt genau der Gruß, den du in St. Maria hast, ne? Genau, solche Sessions gibt es da. Hier noch hoch und da kommt auch ein Deckel hier oben, mein Kühlschrank. Mein Anhänger, Fahrradanhänger. Mit dem gehe ich dann auf die Straße. Und hier kommt eine Wand rein. Da ist mein Werkzeug, da meine Klamotten und Decken. Und das ist Küche. Und dann kriege ich dann noch hier oben Seitenkästen links, rechts. Dass ich dann noch ein bisschen Zeug mehr mitnehmen kann, was der gute alte Handwerker halt so braucht, wenn er unterwegs ist. Genau, und dann gehe ich auf die Straße, das bleibt mir sonst übrig. In die Sozialwohnung kriegt mich keiner rein. Weißt du, habe ich einfach nicht gelernt. Leute um mich haben nie Nachbarn gehabt, mein Leben lang. Also vergiss es. Ich habe auch null Bock darauf, aber mir bleibt nichts übrig. Ich habe keine Alternative. Was soll ich sonst machen? Hier muss ich weg und hier mit dem Einkaufswagen und ein paar Plastiktüten drin jetzt dann unter der Wittelsbacher hier hinten schlafen und so. Das kommt für mich natürlich nicht in Frage. Das könnte ich ja schon wegen der Familie nicht machen. Das wäre ja super peinlich. Aber warum peinlich? Die Schwestern wohnen hier, Gelussis Freunde, und die hängen dann da als Penner unter der Brücke. Was musst du da noch nachfragen? Also, was ich erzählen wollte. Ja. Zuerst waren wir ja, also das war damals dieses Gelände, dieses offene Gelände mit dem Flohmarkt Dachauer Straße, mit den Kunsthallen. Das ist jetzt alles voller Häuser. Früher war es ein Riesenplatz an der Dachauer Straße. Das war ein riesiger leerer Platz. Da waren wir von ungefähr 83 bis 89 auf dem Gelände. 5 Jahre. Eine verspätete Grille. Und da ist Lucy zur Welt gekommen. Da hat sie ihre ersten paar Jahre verbracht. Ne? Dann kam der große Brand, der größte Brand nach dem Krieg in München. Da hat einer neben uns, 50 Meter neben uns, 30.000 Autoreifen anzünden lassen, um Versicherung zu kassieren. Ja, das war eine dramatische Nacht. Das größte Feuer nach dem Krieg. Wieder 100 Meter hochgeschlagen, die Flammen. Na, das ist der Wahnsinn gewesen, der Wahnsinn. Was man nie vergisst bei so einem gigantischen Feuer, den Sound. Da, ich sag dir, brüllend, das Feuer brüllt. So ein Geräusch hast, das vergisst du nie wieder, wenn du das einmal hörst. Brüllt, das ist ein Sound, das ist unfassbar. Und das fing unten an und dann gibt es dann so einen Druck, Hitzedruck. Und boom! Die Frauen sind über den Magirus, die Kika mit Lucy Baby, sind noch durch die Gasse gefahren, wo schon der Rauch so dicht war. Da sind die durchgefahren zum Flüchten. Ich habe gesagt, ihr nehmt den Kinderwagen, den Baby und rettet den Magirus. Und dann sind die durch diese dicke Rauchmasse 150 Meter durchgefahren. Und das war eine Irre. Kannst du gar nicht. Unbeschreiblich. Ja, und ungefähr, als sie so 7, 8 Monate alt war, da ist sie eben nicht so kerzengerade gesessen, wie die Kinder da sitzen, sondern mit so ein bisschen so einem Sitzbuckel. Und auch als sie sich dann aufgerichtet hat, stand sie so ein bisschen auf den Innenkanten von den Füßen. Und da war es dann schon ziemlich klar, dass da was nicht stimmt, ne? Weil sie ist zwar schon, also gestanden, ja, und gelaufen auch ein bisschen, aber nicht frei, also frei war das höchste Mal, glaube ich, irgendwie so 3, 4, 5 Meter an der Hand. bin ganz gut. Aber sie ist eben nicht so gelaufen, wie Kinder sonst laufen und fiel auch oft einfach hin. Ne? Und dann sind wir eben zum Kinderzentrum und die haben uns dann diese Diagnose gestellt. Ne? Dann haben sie die Lucy mit reingenommen, wir haben im Wartezimmer gewartet, dann haben sie ihr was in den Beine gepickt und gemessen und getan und dann kommt der Typ raus, kommt ins Wartezimmer, stellt sich vor uns hin und sagt, ich muss Ihnen leider sagen, Ihr Kind wird nie laufen können. Boah. Das, sag ich dir, das ist eine Keule. Da bricht aber alles ein. Boah. So ging's los. Also nach dem ersten Schock hat man natürlich gefragt, werden die normal alt, die Kinder? Und dann sagt er, ja, nee, also so 7, 8 vielleicht. Ne? Ja, das haut einem wie so ein Felsbrocken in den Rücken natürlich. Ne? Ja. Ja, dann war das so. Was wir alles gemacht haben, was wir alles versucht haben. Bis hin zum Geistesheiler und 10 Mark geschickt und so nach Kreta. Ja, alles versucht, alles. Das Absurdeste, um irgendwie, das willst du nicht wahrhaben. Du. Ja. Das willst du nicht wahrhaben. Also ich weiß nicht, woher die ihre Statistiken haben. Da hat mir natürlich total dabei geholfen, dass sich herausgestellt hat, dass es ein völliger Quatsch war mit diesen 7 Jahren. Aber wenn die irgendwo aus den 60er, 70er Jahre kommen, wo Leute mit SMA einfach irgendwo in irgendwelchen Heimen rumvegetiert haben, dann wundert mich das auch nicht, wenn die alle ganz früh gestorben sind. Sie wird jetzt 40 und es geht ihr gut. Sie ist Schauspielerin an den Münchner Kammerspielen, Sängerin. Also bitte. Ist cool, ne? Also ich meine, die meisten Frauen finden es ja richtig scheiße, 40 zu werden. Aber für mich ist es so ein richtiger Fuck you-Finger für alle Ärzte. Die, als ich klein war, gesagt haben, dass ich nur 7 Jahre alt werde. Ich würde am liebsten bei denen an der Tür klingeln und ihnen den Finger zeigen. Also ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie die dazu kommen. Also das Beste, was sie hätten sagen können dazu, zum Thema Lebenserwartung, wäre eigentlich gewesen, das kann man überhaupt nicht absehen. Und dann habe ich dann quasi das angenommen. Aber dann richtig. Dann nur noch nach dem Motto, alles, alles, alles und alles tun und entwickeln und kreativ sein und sie unterstützen in allen Bereichen. Dass sie ein geiles Leben führen kann. Auf der Kommode hier sind ja auch noch Kassetten und hier ist auch noch so eine Holzkiste, ne? Ach, da ist auch eine Holzkiste. Ja. Ja, das ist auch, oder ist es die? Ja. Warte mal. Ich glaube, die hatten wir schon. Nee, die hatten wir nicht. Nee, das ist eine andere. Ja, da müssen wir schauen, was da drin ist. Warte, wir brauchen noch diese Tüte, die auf dem Tisch steht. Ah ja. Mit Werkzeug. Holz drin. Der Ali will. Ja? Winkt mich in seinen Wagen. Ali. Hi. Moin. Gibst du das für lustig, bitte? Mach ich. Ja. Sag auch, dass es nicht in den Dreck fällt. Okay. Ja, schön. Ich gehe an deine Rückseite, damit ich nicht im Dickicht. Die ganzen Hallen sind ja abgebrannt, ne? Also wir sind dann zuerst zu anderen Leuten und haben da überbrückt, also die gröbsten paar Tage, unser Platz. Aber das ist nicht abgebrannt, weil der Wind genau von der anderen Seite her kam. Aber naja, also irgendwann mussten wir da weg, weil gebaut wurde. Na, da ist jetzt dieses große Viertel, Neubauviertel an der Dachauer Straße. Wir haben da gesucht und ein Mindmap gemacht und auf einer kleinen Ecke war da von Montessori-Schule Fragen. Wie kamst du denn dann darauf? Ja, weil die Lucy im Kinderhaus war. Und die waren damals dermaßen cool und locker. Die haben gesagt, ja, kommt's einfach. da war ich dann mit Lucy natürlich immer spazieren und unterwegs. Und sind wir um die Schule rumgekurvt und kamen eben auf die andere Seite, wo jetzt der Platz ist. Und da war eben eine große, alte, wunderschöne Birke. Ne? Und der ganze Rest war einfach so Gebüsch. Einfach nur Gebüsch. Dann war ich da mit der Lucy unter dieser Birke und ich habe immer so Mooshäusel gebaut. So aus Ästen und Zweigen und eben Moos, eine Schaukel. Und das mochte sie wahnsinnig gern. Und da kann ich mich erinnern, eben wie wir unter dieser Birke waren und da Mooshäusel gebaut haben, da habe ich mir gedacht, Mann, das wäre der Platz, wo ich wirklich gerne sein wollen würde. Ne? Das wäre es, wenn man das irgendwie kriegen könnte. Ne? Ali? Ich habe die Tanzkleider gefunden. Nein! Ja. Wo waren's? Ja, in der Kiste irgendwo hinten. Echt? Ich habe die jetzt hier vorne auf die Bank getan. Dann sind sie noch okay? Für den Tipikos. Da fühlten sich alle gut an. Ich habe jetzt nicht alle rausgeholt. Aha. Ja, schön. Da hatten wir dann schon die erste Reyes-Party. 1990. Na, wo ich auch eine Kassette davon habe. Auf dem Lehrerparkplatz. Lucys 5. Geburtstag. Und ich glaube, der 6. vielleicht auch noch oder nicht mehr, keine Ahnung. Dann mussten wir da auch weg. Und da kam dieses Angebot, Hausmeisterjob, dann hier so eine Woche Bedenkzeit. Und dann habe ich denen gesagt, ja, aber hier hinten, was ist mit diesem Platz? Es gibt ja keine Hausmeisterwohnung. Ich habe aber Wohnwagen. Das waren noch so die alten Monzis, ja, das waren noch so viel. Bei der Mitgliederversammlung stricken und Baby noch zum Stillen mitbringen und so weiter. Und das war noch eine Zeit, das waren andere Zeiten. Ja. Also, glaubst du, ich hatte eine Sekunde damals gedacht, dass ich 23 Jahre hier den Hausmeister mache? Niemals, aber doch niemals. Fahrendes Volk, das wäre eigentlich unser Ding gewesen. Und das wurde nur ein bisschen dadurch gecancelt, weil also auch noch unterwegs sein und ständig neue Plätze und dann mit Lucy und überhaupt. Das haben wir dann doch ein bisschen reichlich gefunden. Die hatte ja diese große Operation mit 7 Jahren, wo ihr der ganze Rücken aufgeschnitten wurde und da 2 Metallstangen reinkamen von oben bis unten. Und da, das war natürlich eine sehr schwierige Zeit, bis sie sich davon erholt hatte und konnte dann auch nicht mehr am Boden sitzen und war halt deutlich eingeschränkter als vorher. Konnte auch nicht mehr den Rücken beugen oder zur Seite oder irgendwas. Ne? Wenn ich die OP nicht gemacht hätte, dann wäre mein Oberkörper halt immer weiter zusammengesunken und dann hätte ich irgendwann mein Kinn auf dem Oberschenkel ablegen können. Ich habe Leute gesehen, die OP eben nicht hatten und bei denen ist das tatsächlich so. Und dann werden natürlich die Organe und die Lunge ganz krass gequetscht und deformiert. Und da konnte ich natürlich dann auch überhaupt nicht mehr krabbeln oder sonst irgendwas. Also ich kann mich erinnern, kurz vor der OP haben wir noch was gemacht, was ich gerne mochte. Und zwar, dass meine Eltern mich nehmen und so aufs Bett schmeißen in die Decken rein. Also so richtig fliegen lassen sozusagen. Und danach, also, da hätte ja überhaupt kein Gedanke mehr an sowas sein können. Da haben wir uns dann schon überlegt, jetzt haben wir gedacht, jetzt geht das nicht mehr mit dem Wagen und haben uns dann um eine Wohnung bemüht und haben dann 2 oder 3 angeschaut. Das war nur ganz kurz eben der Gedanke, wir können dann den Wohnwagen nicht weiterleben, weil wir das wussten ja nicht, wie das weitergehen soll, wie trägt man sie, wie ja, sie ist ja ein ganz anderer Mensch plötzlich. Die wir jetzt ganz anders anfassen und, ja. Und da wusste ich nicht, ob das mit Wohnwagen und diesen bisschen umständlichen und kleinen Türen und ob das alles funktioniert. Das weiß ich noch, den Tag. Da haben wir uns eben so eine Wohnung angeschaut, die war nicht schlecht, an der Isar sogar. Ne? Aber da haben da Ali und ich dann gesagt, na, das machen wir nicht und wir machen so weiter. Also das konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, ne? Überhaupt nicht. Da hab ich mir gedacht, da kriegst du instant Depressionen, ne? Und dann als nächstes kam dann dieser Platz hier. Ne? Also man stellt sich es ja manchmal auch schwieriger vor, als es dann wirklich ist. Es ging gut. Ne? Also jetzt vom Praktischen her kein Problem. Und nicht irgendwie abgeschnitten irgendwo in der Zwei-Zimmer-Wohnung sitzen, verstehst? Weil Wohnung scheiße ist. Das ist das Leben. Da wäre halt alles weggefallen. Die ganzen Freunde, die ganzen Kinder wären weggefallen, die ganze Musik, alles. Die ganze Freiheit, das ganze Draußensein, die Natur, die Überraschungen jeden Tag, was passiert jetzt, wäre halt alles weggefallen. Und wenn du den Winter hier bist, ja? Mama. Dann hast du drin kuschelig. Ja, Winter. Aber es ist natürlich klar, die hat jahrzehntelang, von klein auf bis heute, ja, trägt sie Lucy durch die Gegend. Und die hat ja, 20 Jahre lang die Lucy hier in den Kleinen. Die hat mit Lucy dann da in dem Holzwohni, dann mit Westfalia, in dem geschlafen. Und das ist so eine schmale Tür. Der Fuß hat keinen Platz mehr. Und dann, wenn Bettgehzeit war, dann wurde draußen der Rollstuhl, hat sie hochgehoben und sich dann durch die Tür geschlängelt und sie im Bett abgelegt. Kopfkissen leer. Auf die Seite. Die Hüfte. Schulter hinter. Das Kopfkissen wieder. Kniekissen. Da ist kein Platz für meinen Fuß. Ja. Genau. Das untere Bein nach unten. Das Rückenkissen. Nackenkissen. Kopfkissen mehr. Das Fußkissen. Und zu decken. Ja, also ich brauche wirklich Hilfe bei allem. Bei allem, allem, allem. Ich muss in der Nacht gewendet werden. Okay? Passt. Gut. Ich kann mir nicht alleine ein Glas an den Mund halten. Ich brauche für die komplette Pflege Hilfe, für meine Freizeit, für den Haushalt, für meine Arbeit. Also für alles brauche ich Hilfe. Also das ist den ganzen Tag. Also ich brauche wirklich den ganzen Tag ständig Handgriffe und Hilfe. Und das hat alles meine Mama gemacht. Bis ich 23 war. Also klar, mein Papa hat auch was gemacht, aber den Großteil hat schon meine Mama gemacht. Dass ich die Lucy in irgendwie eine Institution gegeben hätte, das kam einfach überhaupt gar nicht in Frage. Da hätte sie einfach überhaupt nicht hingepasst. Also da wäre sie todunglücklich gewesen. War eine herrliche Kindheit, da wo der Tisch ist, da war der große Swimmingpool. Die haben hier getobt, wir haben hier die Feste gehabt von Indianer, Cowboy-Indianer, natürlich Halloweens und Bim und Bam. Jedes Jahr eine Motto-Party mit Monsteraufwand und mit riesen Geschirr und mit 20 Kindern. Ich meine, sie ist natürlich zur Schule gegangen, musste ihre Schularbeiten machen und all sowas, aber ansonsten war sie sehr frei und konnte mit ihren Spielkameraden da im ganzen Park rumfahren. Das war ihr Garten. Ne? Die ist ja als Kind und als Jugendliche Kanonenkugel gewesen. Die hat Kinder um sich rum gehabt und immer Kinder. Jungs vor allen Dingen auch. Ne? Beste Freunde und. Die haben Sachen gemacht und sind unterwegs gewesen. Und dieser super Trans, den sie gehabt haben wegen der Operation, dieses teure Rollstuhlteil, richtig elektromotorisiert mit so einer Batterie und so weiter. Und hinten Kofferraum drauf. Und da konnten die Kinder zwei Dringende drauf sitzen. Und dann ist sie mit denen Offroad. Vor allem, sie konnte damit offroaden. Ja, in alle Gegenden rein. Ne? Und da waren sie unterwegs. Und hier war Pool und hier war Party und hier war, und das war dann hier Kinderfeste dauernd und Mach und Tu und Besuch und beste Freundin. Und dann waren sie wieder weg, und eine andere beste Freundin und noch hier und Kinder, war immer Trubel, immer. Die kamen einfach von der Schule mit und die waren dann, klebten wie Kletten an Lucy. Ja, ich habe die Lucy damals in der 5. Klasse kennengelernt in der Montessori-Schule. Da waren wir zusammen. Und ich war dann eigentlich fast jeden zweiten Tag bei Lucy auf dem Platz. Und... wir haben viel Schabernack gemacht und uns verkleidet und durch den Olympiapark gestromert. Die prägendsten waren wohl die Zeiten mit Lucy auf ihrem damals noch auf dem Rollstuhl. Das war wie so ein kleiner, wie so ein kleines Auto. Ja, den Supertrans. Mit Kofferraum. Ja, der hieß so. Ja, damit bin ich rumgedüst im Olympiapark. War cool. Und dann gab es ja noch Lilly, den kleinen Hund. Die ist auch immer mitgefahren, ja. Sessen ist, oder deine Freunde saßen auch hinten immer mit drauf. Ja. Und dann durfte ich immer auf der Armlehne von ihr sitzen. Hinten und seitlich auf der Armstütze. Ich hatte immer zwei Freunde auf dem... Einer hinten, einer auf der Lehne und dann immer abwechselnd, weil die Lehne war cooler. Zwei bis drei Freunde mit auf dem Rollstuhl. Genau. Und so sind wir dann durch den ganzen Olympiapark gefetzt. Ja, es gab da im Olympiapark auch so eine Area, wo immer die BMX-Räder gefahren sind. Und da sind wir mit dem Rollstuhl natürlich auch drüber gebrettert, rauf und runter. Und dann haben wir oft gespielt, dass wir Indiana Jones sind und haben uns durch irgendwelche Büsche geschlagen. Mein Papa hat mir natürlich auch gleich eine Machete in die Hand gedrückt. Mit 8, 9 oder so. Weil am Platz hat man immer eine Machete gebraucht. Da waren ja viele Gebüsche. Und das haben meine Eltern schon auch tatsächlich benutzt. Und dann kriegen wir die Macheten und schlagen uns da schön durch die Büsche. Und am Olympiasee haben sie dann plötzlich im Wasser eine Schildkröte entdeckt. Vielleicht hat sie jemand ausgesetzt. Ja, jedenfalls, die haben sie dann eingefangen und mitgebracht und hier in Swimmingpool getan. Ne? Und war halt aufregend und gefüttert und was weiß ich alles. Und am Abend, da hat hier vorne das Tor geklingelt, dann gehe ich hin. Dann war da ein ganz alter Japaner, so ein verhutzelter alter Japaner in Ornat, gell, in so Gewändern. Ich weiß nicht mehr, auf Englisch wahrscheinlich. Er hätte gehört, dass hier eine Schildkröte ist und ob er sich die für seinen Zen-Garten ausleihen kann. Und da habe ich auch gedacht, wow, ich mache die Tür auf, da steht ein alter Japaner und fragt nach der Schildkröte. Also das ist ja so ein Detail, ne? Aber sowas ist eigentlich ständig passiert irgendwie, solche Dinge. Er hat es dann behalten dürfen, also die haben dann die irgendwo untergebracht. Anfangs, wir sind ja 93 auf den Platz gekommen, da war noch überhaupt kein Problem. 97, wenn mich nicht alles täuscht, oder 98, da ist meine Schwester Nina zum Augenarzt gegangen und der hat ihr gesagt, dass sie Retinitis pigmentosa hat. Und dann hat sie mir das gesagt, dann sind wir zusammen nach Tübingen und die haben dann diese ganzen Tests gemacht und dann hat es geheißen, ja, ich habe das auch. Und ich werde wahrscheinlich erblinden. Allerdings habe ich dann noch gut gesehen und ich habe schon viele ärztliche Diagnosen gehört. Zum Beispiel der Lucy wurde ja auch eine Lebenserwartung von 7 Jahren erstmal diagnostiziert. Ne? Und dann ist es aber tatsächlich schon immer schwächer geworden. Vielleicht 10 Jahre lang habe ich noch so Umrisse gesehen, zum Beispiel von einem Baum gegen den Himmel oder ein Haus gegen den Himmel, sodass ich mich noch orientieren konnte und allein zu Lucy rübergehen konnte. Naja, und das ist aber auch alles weggegangen und jetzt kann ich halt nur noch Tag und Nacht unterscheiden. Auch nur, wenn es wirklich hell ist. Ja. Schau trotzdem, was draufsteht. Ich meine, sie hat sich das über die Jahre, Jahrzehnte, alles hat seinen Platz, alles kennt sie, alles, also da jetzt... Jetzt schauen wir es einfach mal. ob das tut. Was Neues und alles neu zu organisieren und nach all der Zeit da sich zurechtzufinden, ist einfach... Und wo ist jetzt Play? Neben den ganzen Erinnerungen, die mit dem Platz zusammenhängen. Mit da ganz rechts oben. Den ganzen Leuten und alle, die da waren, ist das so mit das, was mir am meisten wehtut für sie, also für sie und Lucy. Da hatten wir auch ein Fest mit Leuko und welchen von den Reyes, glaube ich, wo die zusammenspielen. Also komplett andere Abteilung, aber beides eben Gypsies. Die einen aus Russland, die anderen aus Südfrankreich. Das ist einfach, das ist so einmalig. So ein kleiner geheimer Schatz irgendwo, so ein Ort, den eigentlich keiner kennt, aber der doch dann von den Richtigen gefunden wird, quasi. Und auch jedem, dem ich es erzählt habe, war dann immer eher ungläubig. Ach, krass, und das in München. It's magic. It was a magical place. It is a magical place. And it's because of these people who love music and who love to sit together and to talk and to be together and to cook together. And we had wonderful times. We had fires and I sat looking at the fires for hours and hours with Ali, who made these iconic fires, didn't he? And so they glowed until 3 o'clock, 4 o'clock in the morning, everybody disappearing. And so I tidied it up a bit, you know, and then I went to bed. And it was just lovely, because she always said, there's always a bed for you, Rose, you can lie down there. And it was good. And that's a friendship, you know, I think. L'endroit, je sais que maintenant, il demande à quelqu'un de partir, mais Munich va perdre un endroit qui était de gens de toutes nationalités. Et je trouve que c'est dommage, parce que c'était un peu la Camargue qui se trouvait là, pour les Gitans. Alors réfléchissez avant de la faire partir, parce que pour moi, ça serait un petit pincement au cœur. On sait qu'on perdrait toutes les meilleures personnes que j'ai rencontrées dans ma vie. Die nannten den Platz hier Finca Salsipuedes. Also die Finca, geh, wenn du kannst. Die lässt dich nicht los. Du willst gehen, aber du kannst nicht. Na? Geh, wenn du kannst. Dem Ali fällt das noch mal viel schwerer als mir, zu gehen, ne? Weil er halt auch nicht so viel Rückhalt hat wie ich und weil er sich einfach nicht trennen kann. Nicht vom Platz, nicht von Lucy und mir natürlich und nicht von seinen Sachen. Eh, wenn du kannst. Ne? Also ich muss auch. Aber ich kann auch besser. Ja, so ist es bei mir. Ich muss, also kann ich, ganz, ganz genau so. Ja. Und der Elias Ochoa, der eben der die Tres spielt, der hat immer so einen weißen Cowboy-Hut aufgehabt. Haben eine dermaßen feine Art zu spielen, dermaßen groovig und eingespielt. Da waren ja ständig Leute und auch echt viele schräge Vögel, also halt Künstler oder irgendwelche andere Leute, die halt irgendwie speziell waren. Und das war immer total okay, dass jeder so eigen ist und vor sich hin spinnt, solange niemanden wirklich nervt und dass jeder so sein durfte, wie er ist. Und Ich glaube, das habe ich tatsächlich auch mitgenommen hier in meine Wohnung. So eine Toleranz gegenüber Menschen, dass jeder seinen eigenen Knall hat und das wunderbar und gut ist, solange jemand jetzt nicht irgendwie aggressiv wird. Ich habe, glaube ich, irgendwann gelernt, so im völligen Chaos, wo die Leute um mich drumherum Party machen, dass ich mich dann irgendwo dazwischen an den Tisch setze und halt meine Hausaufgaben mache oder so. Eine Band aus Kamerun, und haben die kennengelernt und haben sie eben eingeladen, ob sie nicht Lust haben, mitzukommen auf den Platz. Die kamen also direkt aus Kamerun und kannten niemanden. Und dann haben wir die mitgenommen und hatten eine legendäre Nacht da. Mit eben, die haben da aufgespielt und waren da die ganze Nacht Party machen. Und die waren dann die nächsten 14 Tage oder 3 Wochen ganz viel da. Der Ali hat einmal ein Spanferkel gemacht, von dem wir da eine Woche gegessen haben. Einmal habe ich echt einen Anfall gekriegt, weil ich musste am nächsten Tag in die Schule und vor meinem Schlafzimmerwagen waren irgendwie 20 Leute aus Kamerun, die da wie die Wahnsinnigen abgetrommelt haben. Das geht nicht. Und meine Mutter, ja, hör doch zu, ist doch schön. Schöne Musik. Und sowas haben nicht alle Kinder. Dann ist sie halt vielleicht mal einen Tag müde in die Schule gegangen, aber sowas, wie ich damals auch schon gesagt habe, das kriegt nicht jedes Kind mit. Und das ist auch eine Bildung und auch eine Kultur, die man da abkriegt. Ne? Der Ali hat natürlich essentiell viel beigetragen zum Platz, ne? Also die Hardware vor allem. Ne? Aber er war schon immer ein sehr schwieriger Mensch. Ein sehr schwieriger Mensch, wie gesagt. Und die Beziehung war schwierig von Anfang an und wurde dann im Laufe der Zeit immer schwieriger. Er würde jetzt wahrscheinlich sagen, er hat sich getrennt. Sagen wir, wir haben uns getrennt. Ne? Und das war 2002. Ja, und danach war dann Funkstille, ne? Da war kein Kontakt mehr. Als dieser Wendepunkt war, war es schon erstmal ein Schock, weil davor eigentlich immer halt so aus Kinderaugen alles gut, alles lustig war und eher lustig und super nett und Ding. Und dann dieser Wendepunkt, der doch sehr einschneidend war, weil ich dabei war. Ja, waren ganz, ganz schreckliche Situationen, ja. Also wirklich furchtbar. Das muss man schon sagen. Möchte ich jetzt nicht näher beschreiben. Ich glaube, es war eine Axt. Also wir sind davon wach geworden. Ali hat gebrüllt. Kika hat geweint. Und ich weiß noch, dass ich durch die Vorhänge durchgelugt habe und sie da zwischen Wohnei und dem großen Wohnwagen standen. Als das wirklich akut wurde mit dem Schlechtsehen und immer schlechter sehen, da war das ja auch nicht das Einzige in meinem Leben. Ja, haben sie mir diagnostiziert eine Erschöpfungsdepression, weil ich halt 23 Jahre lang 7 Tage, 24 Stunden mich um Lucy gekümmert hatte. Inklusive halt die Nächte, wo man halt nie durchschlafen konnte. Das war eigentlich ein Burnout, aber der kam nur deshalb zum Tragen, weil da eben obendrein noch die Trennung und obendrein als Sahnehäubchen noch die Erblindung dazu kam. Ne? Ja. Und da ging es mir also 6, 7 Jahre sehr schlecht. Ja, und das war dann, irgendwann war es zu viel. Aber jedenfalls war er dann weg und wir waren da. Lucy war da, ich, Andrea und Ina. Ne? Und da haben wir dann den reinen Frauenplatz gehabt. Und das war so toll. Also das war richtig entspannend und wir haben eine ganz tolle Zeit gehabt. Wir haben uns so wohl gefühlt. Ne? Es war wirklich irre. Ja, das sind wir. Das sind die Ina und ich und die Band. Chica Boom, da waren wir gut drauf, wie du hörst. Und da habe ich mich dann nach und nach wieder rausgerappelt irgendwie. Und seitdem bin ich stabil. Ich bin sehr pragmatisch. Und wenn man etwas nicht ändern kann, dann bin ich nicht diejenige, die damit hadert. Ne? Sondern dann schaue ich einfach, wie man damit zurechtkommt und wie man das Beste draus macht. Und jetzt zum Beispiel jetzt mit Lucy und mir, wir haben halt jetzt zum Beispiel die Band Blind and Lame und sind damit sehr erfolgreich. Eigentlich was ich mir schon immer gewünscht hatte, dass ich mal so richtig auf Tour gehen kann. Das ging ja früher immer nicht, weil ich ja in anderen Bands war und konnte aber wegen Lucy nicht auf Tour gehen. Das ging ja nicht. Musste mich ja immer um sie kümmern. Ich bin ja dann so mit 23 ausgezogen und hatte dann meinen Wagen halt noch so für, wenn ich dort übernachten wollte. Und dann ist aber irgendwann mein Papa da eingezogen. Also eigentlich ja nur für ein paar Tage. Aber das lief dann anders. Wie fandst du das? Du bist ja schließlich nicht weit weg vom Platz gewesen seitdem. Also, dass er wieder Kontakt aufgenommen hat, fand ich schön. Da habe ich ihn auch ermutigt. Und es war ja auch furchtbar anstrengend, die 10 Jahre, wo sie gar keinen Kontakt hatten. Aber nur ein paar hundert Meter voneinander weg gewohnt haben. Also das war ja ein Krampf, also das war ja furchtbar. Aber ja, dass er da wieder hingezogen ist, dazu habe ich eigentlich keine Meinung. Ich denke, in mancher Hinsicht war es auf jeden Fall eine Win-Win-Situation, weil für ihn war es gut, den Platz wieder zu haben. Für meine Mama war es auch gut, dass er ihr so viel geholfen hat und den Platz auch instand gehalten hat und schön gemacht hat und sich da gekümmert hat. Also, ja. Weißt du, ich bin auch seit über einem Jahr bin ich schon dabei, mich damit abzufinden. Ne? Dass das einfach zu Ende geht. Und wie ich immer sage, ich leide nicht gern, also finde ich mich dann ab mit unabänderlichen Sachen. Ne? Wie es mir dann tatsächlich dann geht, da, das weiß ich noch nicht. Jetzt hat sich übrigens auch noch eine neue Entwicklung ergeben. Und zwar, dass der Ali von seinem Plan abgekommen ist, dass er jetzt auf die Wanderschaft geht, sondern er geht zum Ludwig nach Berlin. Alle sind gesettelt, alle, die da waren und die machten und alle haben ihr Ding. Der Einzige hier, der so gehen wird, wie er gekommen ist. Einen starken Mann markieren hilft nichts. Kann ich nicht die Ohren hängen lassen oder so. Keine Chance. Ja, ich bin schon sehr traurig, dass der Platz bald nicht mehr da sein wird. Aber irgendwie kann ich es auch noch nicht so richtig realisieren. Ich habe gerade das Gefühl, es ist gerade wie ein Mensch, der halt gerade noch so lebt, aber bald tot ist. Aber so richtig verstehen tut man es dann, glaube ich, erst, wenn es wirklich soweit ist. Ich habe seitenlange Briefe geschrieben an alle Beteiligten, war persönlich beim Oberbürgermeister, war persönlich bei dem Sachbearbeiter. Und ich habe einfach aus meiner Sicht schon das meiste versucht, was jetzt nicht, sagen wir mal, über Öffentlichkeit geht. Und da haben die sich halt einfach völlig beinhart gezeigt und haben gesagt, es geht einfach überhaupt nicht. Ne? Nur auf Basis von Duldung ist das Ganze, konnte das bestehen und überhaupt passieren. Und die, innerhalb der Duldung stand auch drin, ein Monat Kündigungsfrist. Und es war ja auch schon vor 30 Jahren, als ich da unterwegs war, war es ja auch schon super schwierig. Und jetzt ist 30 Jahre später und alles ist nochmal 10-mal überregulierter. Und ich bin auch der Überzeugung, dass das so ist. Die hätten es jetzt gar nicht anders entscheiden können. Ich sehe es eher so jetzt, dass ich einfach wirklich froh bin und dankbar, dass das 31 Jahre lang geduldet wurde. Verstehst du? Und ich sehe es jetzt nicht so, dass ich sagen möchte, wie gemein, dass es jetzt aufhört. Ich bin schon wehmütig, natürlich. Ich bin sehr wehmütig. Jetzt war ich gerade in der Wohnung, jetzt ist es halt eine komplett andere schon mal Atmosphäre. Eine ganz andere Luft. Andere Geräusche. Völlig anders, ne? Und man muss auch einfach sagen, der Platz, der ist und war immer was extrem Lebendiges, ne? Und das hast du halt nicht so schnell. Münchens magischer Wagenplatz. Abschied von einer Utopie. Von David von Westphalen. Das war eben das Schöne, dass das so lebendig war. Ton und Technik Stefan Oberle. Regie der Autor. Redaktion Johannes Bertou. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2024. David von Westphalen hat einen magischen Ort in München besucht. In der ARD-Audiothek finden Sie mehr spannende Radiofeature. Wenn Sie Anregungen oder Kritik für uns haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an radiofeature@br.de.